Der Junge, der oft starb. Kapitel 2. Das zweite Schuljahr. Zu sagen, dass Severus wütend war, als Potter es nicht einmal bis zum Beginn des nächsten Schuljahres schaffte, wäre milde ausgedrückt. »Oh, das ist ja furchtbar«, flüsterte Flitwick und rang die Hände. Severus erwiderte nichts darauf. Er war zu wütend für Worte. Tatsächlich war er in dem Moment, als er das Spektakel sah, so wütend gewesen, dass er seinen Patronus, ohne nachzudenken, in die große Halle geschickt hatte, obwohl ein Hilferuf sowohl vergeblich als auch kontraproduktiv war. So wütend war er. »Ich verstehe das nicht«, sagte Minerva und klang vollkommen erschüttert. »Was in aller Welt ist nur in sie gefahren?« Vor ihnen stand der blaue Fort Anglia, der Weasleys, dessen Dach vollständig eingedrückt war. Nein, nicht eingedrückt, sondern in eine abgeflachte Masse aus verdrehtem Metall gequetscht. Es erinnerte Severus sehr an den alten Schrottplatz, der in seiner Heimatstadt direkt neben der Mühle gelegen hatte. Dort hatte man ganze Autos zerquetscht. Wahrscheinlich hätten sie die peitschende Weide geliebt. Eines konnte man mit Sicherheit sagen: Sie war effektiv. Severus hatte bereits mit einigen gezielten Zaubern dafür gesorgt, dass die Insassen des Autos nicht mehr zu finden waren. Als ob das langsam tropfende rote Rinnsal aus der zerstörten Fahrertür nicht für sich selbst gesprochen hätte. Hinter ihnen füllte sich der Platz rasch mit Menschen. Eine Frauenstimme begann hysterisch zu schreien. Wahrscheinlich Granger. Severus atmete tief durch. Er überlegte, während er zusah, wie sich die peitschende Weide unschuldig im Wind wiegte, und gab den ersten Plan, der ihm in den Sinn kam, auf. Sicherlich mochte es als die naheliegendste Lösung erscheinen, den Baum im richtigen Moment einzufrieren, aber es war bei weitem zu riskant. Er durfte weder von Potter und Weasley entdeckt werden, noch konnte er sie mit zusätzlichen Informationen versorgen, um weitere Eskapaden auszulösen. Außerdem verdienten die verdammten Flegel zu Recht einen guten Schrecken. Nur keinen, der sich für immer auslöschen würde. Stattdessen begann er, das Auto mit Zaubern zu untersuchen. »Was machen Sie da?« fragte Minerva. »Ich teste eine Theorie.« »Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt.« »Scht«, sagte Severus. »Ah ja, genau wie ich dachte. Verzaubert, um zu fliegen, aber nicht viel mehr. Den Weasleys fehlt es schon immer an Vorstellungsvermögen.« Und mit den nötigen Informationen im Gepäck drehte er sich um und ging zum Schloss zurück. »Severus Snape«, sagte Minerva. »Was denken Sie, wo Sie hingehen?« »Etwas holen, das ich in meinem Quartier vergessen habe«, rief Severus über die Schulter zurück. »Ich fürchte, ich brauche es dringend, da ich offensichtlich doch noch nicht fertig bin.« Die Menge teilte sich vor ihm, und auf ihren Gesichtern mischten sich Fassungslosigkeit und Entsetzen. Wie schade, dass sich keiner der Schüler an all dies erinnern würde. Die Wirkung, die das für seinen Ruf hätte. Er blieb die ganze Nacht über auf und arbeitete den Zauberspruch aus und korrigierte ihn so lange, bis auch der letzte Fehler behoben war. Schließlich konnte die Kreativität nur die Voraussetzungen schaffen. Die wahre Meisterschaft lag immer in der Ausführung, in der Liebe zum Detail. Als Severus aus den Kerkern auftauchte, leuchtete der Himmel in den rosa-orangen Farbtönen des Sonnenaufgangs. Er bahnte sich seinen Weg durch das menschenleere Schlossgelände zu einer abgeschiedenen Stelle, und einige Umdrehungen der Sanduhr und eine Apparation später war alles um ihn herum wieder dunkel. Er fand das Auto in der Garage, umgeben von kaputten Toastern und anderen defekten Muggelartefakten. »Dich, mein Lieber«, murmelte er, während er mit den Fingern über die Motorhaube fuhr, »erwartet ein besonderes Vergnügen. Weißt du, er mag dir die Macht gegeben haben zu fliegen, aber ich werde dir ein Gespür für Selbsterhaltung geben. Was natürlich in erster Linie eine Art von Selbstbewusstsein voraussetzte. Einem unbelebten Gegenstand für immer ein Gefühl zu verleihen, blieb ein trickreiches Unterfangen. Und als Severus zusah, wie die von ihnen geworfenen Lichtblitze in die Karosserie des Autos einsanken, musste er zugeben, dass er sich bei dieser Aufgabe selbst übertroffen hatte. Nichtsdestotrotz führte er noch mehrere Diagnosezyklen durch, nur um sicherzugehen, dass die Veränderungen definitiv Wirkung gezeigt hatten. »Enttäusch mich bloß nicht«, sagte er und tätschelte beim Abschied einen Scheinwerfer. »Ich zähle auf dich.« Das Auto reagierte nicht, aber das war in Ordnung, denn er hatte dafür gesorgt, dass das Bewusstsein erst nach und nach einsetzte. Jeder drastische Bewusstseinsschub würde das arme Ding nur verwirren und wahrscheinlich zu sprunghaftem Verhalten führen, was in Kombination mit zwei bereits sprunghaften Vorpubertären nur eine Katastrophe bedeuten würde. Jetzt musste er nur noch warten. Das Auto zeigte am Ende eine hervorragende Vorstellung, wenn auch mit einer alarmierenden Verzögerung. Von seinem Versteck aus beobachtete Severus mehrere quälende Sekunden lang, wie es hin und her geschleudert wurde, wobei er nicht so sehr fürchtete, als dass sein Zauber ein wenig zu dezent gewesen wäre, dass alles umsonst wäre und dass er ein zweites Mal in der Zeit zurück müsste. Dann startete der Motor erneut und sein Herz fing wieder an zu schlagen. Als der Wagen prompt ein angeschlagenes Paar Idioten auf den Boden spuckte, jubelte er fast. Das Hochgefühl war jedoch nur von kurzer Dauer und sofort kehrte die kochende Wut zurück, die ihn in ihrem Griff hielt, seit er das Autowrack entdeckt hatte. Dass er dies alles tun musste, sich stundenlang mit einem teuflisch komplizierten Stück Magie abmühen, wie ein gewöhnlicher Krimineller fast einen Tag lang auf der Lauer liegen, diese atemberaubenden Schrecksekunden durchleben, inakzeptabel. Es gab eine naheliegende Lösung für das Problem. Er hatte alles ausgearbeitet, während er darauf wartete, dass es Abend wurde. Potter musste von der Schule verwiesen werden. Wenn er nicht in Hogwarts war, sondern zurück in den Armen seiner liebevollen Verwandten, konnte er sich unmöglich in Schwierigkeiten bringen. 11 Jahre lang hatte er in Little Winning verbracht, ohne dass auch nur ein einziger Bericht über eine Gefahr für seine Person vorlag. Ein einziges Jahr und ein Tag in Hogwarts und er hatte mehr beinahe Todesfälle zu beklagen als die gesamte Schülerschaft zusammen. Die Beweise waren überwältigend. Wenn Potter nicht in Hogwarts war, konnte er keine neuen und einfallsreichen Wege finden, sich umbringen zu lassen. All die Kopfschmerzen von Severus würden augenblicklich verschwinden. Mit dem Wissen ausgerüstet, dass der Zwischenfall mit dem fliegenden Auto ihm schließlich genügend Einfluss verschaffen würde, um dieses selige Ziel zu erreichen, fand er Snape und verbannte ihn vorerst in ihr Quartier. Dann stürzte er sich auf Potter und Weasley. Ein unwissender Beobachter hätte seine Schadenfreude über den Anblick ihrer zerknirschten Gesichter als grausam empfinden können, obwohl sie zweifellos gerechtfertigt war. Dumbledore weigerte sich, Potter von der Schule zu verweisen, und Severus hatte das Gefühl, Weihnachten sei abgesagt worden. Nein, das war nicht richtig. Severus mochte Weihnachten nicht einmal. Er fühlte sich wie an jedem anderen Tag des Jahres auch. Severus hasste sein Leben. Weniger als 2 Wochen später schlug die Katastrophe erneut zu. Er war auf dem Weg zur Krankenstation, um einige Tränke abzuliefern, als er um eine Ecke bog und eine kleine, buschhaarige Gestalt in ihn hineinrannte. »Oh, Sir«, sagte Granger, und Severus schoss das Blut kalt ins Gesicht, angesichts ihrer riesigen, tränennassen Augen. »Sie müssen kommen, schnell! Etwas Schreckliches ist...« Severus setzte sich in Bewegung, bevor sie den Satz beendet hatte. 2 Korridore weiter floss die Spätnachmittagssonne durch die Fenster und warf eine nicht ganz malerische Szene in einen malerisch goldenen Schein. Potter lag auf dem Boden, purpurroter Schaum tröpfelte aus seinem Mund. Neben ihm stand Weasley, weiß wie eine Wand, und hielt immer noch mit zitternden Fingern seinen gebrochenen Zauberstab fest. Severus fiel auf die Knie, aber 2 Finger, die gegen Potters Hals gepresst wurden, bestätigten nur, was er bereits an den leeren, glasigen Augen erkannt hatte. Es gab keinen Puls. »Was ist passiert?« »Ich habe Harry getötet.« »Ja, Weasley, das erklärt sich von selbst«, sagte Severus. »Aber wie? Um Merlins Willen legen Sie den verfluchten Zauberstab weg.« »Ich habe meinen besten Freund ermordet«, stammelte Weasley mit derselben tonlosen Stimme. Von ihm war ganz klar keine Antwort zu erwarten. Aber zumindest befolgte der Trottel den direkten Befehl, denn er ließ seinen Arm sinken und schwach herabhängen. Severus starrte Granger scharf an. »Nun?« »Wir haben Zaubersprüche geübt. Erweiterungszauber. Ich war mit meinem fertig und dann war Ron dran. Und sein Zauberstab spielte verrückt und es traf Harry und er ist einfach umgekippt. Aber Sir, er kann doch nicht wirklich tot sein. Es muss doch was geben, das sie tun können.« Severus sprach selbst einen Zauberspruch über Potters Leiche. »Herzlichen Glückwunsch, Weasley«, sagte er. Es ist ihnen gelungen, Potters Lungen zu sprengen. Weasley wimmerte. Granger schlug eine Hand vor den Mund und dämpfte den Schluchzer, der über ihre Lippen lief. Severus erhob sich. Er warf einen letzten Blick auf Potter, drehte sich dann auf dem Absatz um und ging davon. »Wo gehen Sie hin?« rief Granger ihm nach. »Sir! Sir!« »Oh, verdammt nochmal! Weg!« sagte Severus und ging weiter. Doch Granger hatte ihn bereits eingeholt, so beharrlich wie eh und je. »Ich verstehe nicht. Sie sollten uns doch helfen. Was sollen wir mit der... mit der...« Ihre Worte brachen ab, als ein erneuter Schluchzer ihren Körper schüttelte. Severus wirbelte zu ihr herum, zutiefst verärgert über ihr tränenverschmiertes Gesicht. Er wäre verdammt, verdammt, wenn er seine kostbare Zeit damit verschwenden würde, Seelsorger zu spielen, wo sich doch keiner von den beiden daran erinnern würde. »Es ist mir scheißegal, was Sie mit der Leiche machen«, sagte er. »Bringen Sie sie in den Krankenflügel, schmücken Sie sie mit Blumen. Betreiben Sie von mir aus Sodomie mit ihr.« Zugegeben, er fühlte einen Anflug von Schuldgefühlen angesichts des schockierten Keuchens von Granger, als er davonschritt. Doch das schob er schnell beiseite. Es war wohl kaum seine Schuld, dass das frühreife Ding die Definition von Wörtern auswendig gelernt hatte, die kein Zweiklässler kennen sollte. »Bist du völlig übergeschnappt?« sagte Snape, als Severus ihn einige Minuten zuvor aus dem Kerkerkorridor in eine schattige Nische zog. »Ich hätte dich umbringen können.« Severus befreite Snapes Zauberstabarm gezielt von dort, wo er ihn gegen die Wand gedrückt hatte. »Das war der beste Ort, um dich zu überrumpeln.« Snape warf ihm einen finsteren Blick zu. »Du genießt es einfach so sehr, dich auf ahnungslose Menschen zu stürzen, dass es dir egal ist, ob du dich selbst traumatisierst.« »Und du«, sagte Severus, »hegst geheime Fantasien, von verhüllten Männern in schwach beleuchtete Gassen gezerrt zu werden. Also lass die Heuchelei.« Snape starrte ihn an. »Manchmal glaube ich mir ehrlich gesagt selbst nicht.« Severus seufzte. Seine Gedanken wanderten zurück zu seinen Abschiedsworten an Granger. »Ich auch nicht«, gab er zu und schüttelte dann den Kopf. »Ich habe keine Zeit für sowas. Warte hier und...« Er wedelte mit der Hand in der Luft. »Desillusioniere dich selbst oder sowas. Ich muss gehen.« Er kam gerade noch rechtzeitig im oberen Korridor an. 30 Punkte von Gryffindor!« Weasley ließ seinen Zauberstab mit einem Ausdruck verwirrter Empörung fallen und Severus atmete erleichtert auf. »Das ist doch nicht fair«, sagte Potter und starrte ihn an. »Warum? Wir haben gar nichts getan.« »Weil sie in einem öffentlichen Korridor zaubern.« »Das ist keine Hogwarts-Regel«, sagte Granger und runzelte die Stirn. »Ich weiß das, weil ich sie gelesen habe.« »Jetzt schon«, schnitt Severus ihr das Wort ab. Um genau zu sein, er trat näher, bis er sie alle überragte, besonders jedoch Weasley, »werde ich sie noch erweitern. Für Sie, Weasley, gar kein Zauber mehr ohne die Aufsicht eines Lehrers. Nicht bevor Sie sich einen neuen Zauberstab besorgt haben. Ihr jetziger Zauberstab ist eine ernsthafte Bedrohung.« Plötzlich sprachen sie alle auf einmal in einem lärmenden Gewirr von Geräuschen, deren generelle Thematik dennoch ganz klar blieb. »Ruhe«, fuhr Severus dazwischen. »Zweifeln Sie etwa meine Autorität an?« Als Antwort erhielt er drei schweigsame, rebellische Blicke. Der von Potter war bei weitem der zornigste. Undankbarer Bengel. »Ich denke nicht. In diesem Fall verschwinden Sie drei und denken Sie daran, Weasley. Wenn ich erfahre, dass Sie den Zauberstab außerhalb des Unterrichts benutzen, werde ich ihn persönlich konfiszieren.« Das war nur eine leere Drohung gewesen. Severus hatte Grund genug, Weasley seiner Waffe zu berauben, aber nicht genug Beweise zu seinen Gunsten. Selbst Lehrer konnten das Schlüsselinstrument eines Zauberers nicht konfiszieren, ohne dass der Rest der Fakultät zustimmte. Ganz zu schweigen von der Familie. Als er sie davoneilen sah, hatte Severus eher das Gefühl, dass dies nur eine vorübergehende Lösung für ein dauerhaftes Problem war. Aber man durfte doch hoffen. »Also gut«, sagte Minerva und stapelte die vor ihr liegenden Papiere zu einem ordentlichen Haufen. »Ich glaube, das war alles, was auf unserer Tagesordnung stand. Also erkläre ich diese Lehrerkonferenz offiziell für be...« »Ja, Severus?« Die Überraschung in ihrer Stimme spiegelte sich in den Gesichtern aller Anwesenden wider und das aus gutem Grund. Severus hatte es schon lange aufgegeben, sich an Lehrerkonferenzen zu beteiligen, abgesehen von einigen spöttischen Bemerkungen und höhnischen Schnauben. Seiner Erfahrung nach waren sie nichts weiter als eine sinnlose Übung in Zwecklosigkeit. Aber genug war genug, und so stand er hier, räusperte sich und faltete die Hände vor sich zusammen in einem erzwungenen Versuch, Besonnenheit und Ruhe auszustrahlen. »Ich möchte einen Antrag stellen, dass der Lehrkörper sich zusammenschließt, um Ronald Weasley einen neuen Zauberstab zu kaufen.« In der anschließenden Stille hätte die sprichwörtliche Stecknadel wie eine Lawine widergehallt. »Das ist bemerkenswert großzügig von Ihnen«, sagte Minerva. »Großzügigkeit hat damit nichts zu tun. Weasleys Zauberstab stellt eine eindeutige und gegenwärtige Gefahr für die Sicherheit jeder einzelnen Person in diesem Schloss dar. Sie übertreiben doch sicher, oder zumindest für jeden Einzelnen, der dumm genug ist, sich dem Jungen bis auf einen Meter zu nähern. Dagegen muss etwas unternommen werden, und zwar dringend.« »Verzeihung«, sagte Septima Vector, »aber was stimmt nicht mit dem Zauberstab des Jungen? Das klingt alles ziemlich alarmierend, und doch höre ich als Wahlfachlehrer zum ersten Mal davon. Ich würde behaupten, dass ich auch nicht die Einzige bin.« Zustimmendes Gemurmel erhob sich von ihrer Seite des Tisches. Minerva seufzte. »Die Situation ist nicht annähernd so schlimm, wie Severus sie beschreibt. Mr. Weasley zerbrach seinen Zauberstab bedauerlicherweise bei einem Unfall.« »Einer schamlosen Missachtung der Regeln, meinen Sie«, sagte Severus. »Einem Unfall mit der peitschenden Weide kurz vor Beginn des Schuljahres. Es stimmt, dass sein Zauberstab dadurch Fehlfunktionen aufweist, aber ich glaube kaum, dass dies eine Gefahr für irgendetwas anderes als die Noten von Mr. Weasley darstellt.« »Dann sind Sie eine Närrin«, sagte Severus und ignorierte die Art und Weise, wie Minervas Lippen zu einer schmalen Linie zusammengepresst wurden, um stattdessen einen durchdringenden Blick in Richtung Flitwick zu senden. »Hat Weasley nicht kürzlich in einer ihrer Unterrichtsstunden die Kontrolle über seinen Zauberstab verloren, so dass er sie dabei angriff und verletzte?« »Ja, schon«, sagte Flitwick langsam, »aber da haben Sie es«, sagte Severus, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. »Das erste Opfer haben wir bereits.« »Es war nur ein kleines Geschwür«, protestierte Flitwick. »Nichts, worüber man sich aufregen müsste. Verglichen mit den Geschichten, die ich über die vergangenen Jahre erzählen könnte, ist das kaum zu spüren«, kicherte er. »Solche Unfälle passieren, wenn man Magie lehrt, beschädigte Zauberstäbe hin oder her. Das ist alles Teil des Risikos bei der Arbeit mit Kindern, nicht wahr?« Mindestens drei Personen nickten. Severus wollte aufschreien. »Ich bin ganz Ihrer Meinung«, sagte Minerva. »Nun, Severus, wenn Sie mir keine konkreten Fälle nennen können, in denen das Leben eines Schülers in Gefahr war, es ist nur eine Frage der Zeit. Das muss ich wohl als ein Nein werten.« »Fünfmal«, dachte Severus mit einem Anflug von Hysterie, »fünf verfluchte Mal hatte Weasley Potter getötet. Und Merlin wusste, wie oft es noch passieren würde. Er hatte Potters Lungen zum Explodieren gebracht und ihn versehentlich in einen Stein verwandelt. Dann, als Abwechslung, hatte er seine Lungen erneut explodieren lassen. Severus wusste immer noch nicht, wie er es geschafft hatte, Mrs. Norris in eine Kreatur zu verwandeln, die zehnmal so groß war und die Potter komplett verschluckt hatte. Und an den Strohhalm, der dem Bengel den Rücken gebrochen hatte, wollte Severus nicht einmal denken. Das war nämlich besonders unangenehm und eklig gewesen. Und doch konnte er davon nichts erwähnen. »Wenn Sie sich weigern, Vernunft anzunehmen, dann fährt...« Er unterbrach sich gerade noch und biss die Zähne zusammen, bevor er fortfuhr. »Sicherlich werden Sie meinen Vorschlag mit Hinblick auf die Auswirkungen, die dies auf Weasleys Schulbildung haben wird, in Betracht ziehen.« »Das würde ich sehr gerne tun«, sagte Minerva. »Aber für alle Ausgaben, die die Fakultät im Namen eines Schülers tätigt, besagen die Vorschriften ganz klar, dass der Nutzen für die Schule insgesamt dem Anschein von Günstlingswirtschaft überwiegen muss. Ich für meinen Teil halte diese Kriterien nicht für erfüllt und ich vermute eher, dass die Eltern anderer Schüler ähnlich empfinden würden. Es wäre schlichtweg unangemessen.« Severus schloss die Augen. »Und Potters Besen galt als unverzichtbar für Hogwarts in seiner Gesamtheit, ja?« Am anderen Ende des Tisches rollte Sinistra mit den Augen. Minervas Wangen erröteten derweil in einem stumpfen Rot, wie sie es immer taten, wenn Severus ihre unverblümte Heuchelei hervorhob. »Mr. Potters Besen wurde nicht mit Schulgeldern gekauft«, erwiderte Minerva. »Wenn Sie dazu gewillt sind, steht es Ihnen natürlich frei, Mr. Weasley selbst einen neuen Zauberstab zu kaufen, obwohl ich fürchte, dass Arthur und Molly ihn wahrscheinlich nicht annehmen werden.« Als ob Severus das nicht schon versucht hätte. Die anonyme Spende, die er an den Fuchsbau geschickt hatte, war postwendend zurückgeschickt worden. Zusammen mit einem Brief, in dem es hieß, Ronald hat sich selbst in diesen Schlamassel hineingebracht und wir haben ihm ganz klar gesagt, dass er mit den Folgen leben muss, anstatt auf Wohltätigkeit zu setzen, um ihn da wieder rauszuholen. Sein ebenso anonymer Brief an Ollivander war ähnlich abgewiesen worden. Der Mann weigerte sich, einen Zauberstab herauszugeben, ohne den Zauberer vorher getroffen zu haben, weil der Stab sich aufregen könnte, wenn der Zauberer nicht seine erste Wahl war. Cerberus einzige Möglichkeit wäre gewesen, Weasley an den Ohren zu packen und ihn selbst in die Winkelgasse zu zerren, aber wie hätte das wohl ausgesehen? »Könnten wir die Sache vielleicht zu Ende bringen?«, sagte Sinistra. »Sicherlich«, sagte Minerva. »Alle, die dafür sind, dass...« Sie wurde durch die Tür zum Lehrerzimmer unterbrochen, die aufschlug und einen spektakulären Wirbel von hellgrünem Satin enthüllte. »Oh je«, sagte Lockhart. »Es scheint, als käme ich zu spät zur Party. Oder besser gesagt, sie kamen alle zu früh. Aber keine Sorge, ich verzeihe ihnen, dass sie ohne mich angefangen haben. Wie sehr sie sich bemüht haben müssen. Denn es ist noch nicht 4.« »Das Treffen begann um 3, sagte Sinistra und klopfte mit ihrem Federkehl auf die Tischkante. »Es tut mir schrecklich leid«, sagte Minerva mit einem aufrichtigen Gesichtsausdruck, dass Cerberus sie dafür hätte bewundern können, wenn er nicht gerade damit beschäftigt gewesen wäre, sie zu hassen. »Ich muss ihnen fälschlicherweise eine falsche Uhrzeit genannt haben.« Lockhart lachte. »Schon gut, schon gut. Schließlich kann nicht jeder ein so tadelloses Gedächtnis besitzen wie ich.« Er schwang sich auf einen Stuhl. »Es ist ja nichts passiert, schließlich bin ich jetzt hier. Und gerade rechtzeitig für das Wichtigste. Sie waren gerade beim Abstimmen, nehme ich an. Über welches Thema?« »Ronald Weasleys Zauberstab«, sagte Minerva. »Weasleys Zauberstab, natürlich«, eine Pause. »Aber warum sollten wir so etwas tun?« Cerberus vergrub sein Gesicht in seine Hand. »Er ist zerbrochen«, sagte er. »Es wird uns alle umbringen.« »Ich muss Aufsätze korrigieren«, sagte Sinistra. »Alle, die dafür sind, Ronald Weasley einen neuen Zauberstab zu kaufen, mit der Begründung, dass sein jetziger eine Gefahr für die Studentenschaft darstellt, heben bitte die Hand«, sagte Minerva. »Und alle dagegen? In Ordnung. Das sind 2 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Antrag abgelehnt.« »Keine Angst, mein lieber Cerberus«, sagte Lockhart. »Ich habe mich nur deshalb der Stimme enthalten, weil ich zufällig 1 oder 2 Dinge über Zauberstabkunde weiß. Ich werde den Zauberstab des Jungen persönlich reparieren und sehr bald wird er so gut wie neu sein, sogar besser.« Cerberus blickte entsetzt auf. »Um Merlins Willen tun Sie das nicht. Bitte nicht. Ich flehe Sie an.« »Na, na«, sagte Sprout, die neben ihm saß und ihm die Schulter klopfte. »Sie wirken heute ein wenig überreizt, mein Junge. Wie wär's mit einem schönen Baldrian-Tee, um ihre Nerven zu beruhigen?« »Was für eine hervorragende Idee«, sagte Lockhart. »Zufällig mache ich einen ausgezeichneten Beruhigungstrank, basierend auf Baldrian, aber mit ein paar besonderen Raffinessen.« »Ich weiß, wie man einen Beruhigungstrank herstellt«, sagte Cerberus und erhob sich so abrupt von seinem Stuhl, dass dieser hinter ihm noch bebte. »Ich bin der Zaubertrankmeister.« Und er flüchtete aus dem Raum, bevor er jeden einzelnen seiner Kollegen als inkompetenten Schwachkopf bezeichnen konnte. Erstaunlicherweise gelang es Weasley im Laufe der folgenden Woche, Potter am Leben zu lassen. Unglücklicherweise jedoch war, wenn man der Schrift an der Wand Glauben schenkte, die Kammer des Schreckens geöffnet worden und selbstverständlich war Potter mittendrin. So sehr er sich auch bemühte, es als kindischen Streich darzustellen, Cerberus' Unbehagen wuchs nur noch mehr. Er verabscheute Quidditch. Sie nannten es einen Sport. Und doch war es nichts anderes als ein törichter Tanz mit dem Tod. Ein Tanz, der ihn während des gesamten Spiels zwischen Slytherin und Gryffindor zitternd in Atem hielt. Und diesmal nicht wegen der Rivalität zwischen den Häusern. Als es geschah, war es bereits zu spät. Die durch den sinnflutartigen Regen beeinträchtigte Sicht ließ ihm keinerlei Chance, Potter zu retten. Er stürzte in einem Wirbel rot-goldener Gewänder zu Boden, wobei eine Seite seines Schädels vollständig eingedrückt war. Chaos brach aus. Inmitten der wogenden, hysterischen Massen ertönte laut und deutlich eine Botschaft, die von den Weasley-Zwillingen bis zum Erbrechen wiederholt wurde. »Verhexter Klatscher« und »Geht immer wieder auf ihn los« und »Haben wir nicht gesagt, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat?« Und nichts von all dem wäre passiert, wenn sie Potter vom Spiel ausgeschlossen hätten, wie Severus eine Woche zuvor vorgeschlagen hatte. Er hatte gerade herausgefunden, wie er die magische Absperrung zu Hoots Quartier aufheben konnte, ohne einen Alarm auszulösen, als die Tür von innen aufschwang. »Severus«, sagte sie, die gelben Augen verengten sich skeptisch. »Und was führt sie so spät in der Nacht hierher?« Severus unterließ es ihr mitzuteilen, dass sie gar nicht erst wach sein sollte, um seine Pläne zu durchkreuzen. Er war erwischt worden. Nun war es Zeit zu improvisieren. »Ich habe Grund zu der Annahme, dass sich jemand an den Bällen für das morgige Spiel zu schaffen gemacht hat.« »Unsinn! Ich habe erst vor ein paar Stunden die üblichen gründlichen Überprüfungen durchgeführt und seitdem sind sie nicht mehr aus meinem Blickfeld verschwunden.« »Dann wird es noch jemand tun.« »Auch das ist Unsinn! Sie können es ja versuchen, tun Sie das nicht immer, aber ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, mit den Kisten am Fußende meines Bettes zu schlafen, ganz zu schweigen davon, dass meine Schutzzauber tadellos sind.« Sie waren sicherlich vollendeter, als Severus es ihr zugetraut hätte. »Trotzdem«, sagte er, »im Interesse der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, ein Anliegen, das uns sicherlich beiden am Herzen liegt, wäre es vielleicht das Beste, wenn ich diese Nacht über sie wachen würde.« Hooch starrte ihn einen Moment lang an. Dann warf sie ihren Kopf zurück und lachte. »Ich denke nicht«, sagte sie. »Ich denke sogar, dass ich auf meinen Schlaftrink verzichten kann, nur dieses eine Mal. Seien Sie versichert, Severus.« Sie blickte ihn unverwandt an. »Niemand wird die von mir überwachte Rüstung beeinflussen, unabhängig davon, wer es auch sein mag. Gute Nacht, Severus.« Und sie knallte ihm die Tür vor der Nase zu und ließ Severus vor Wut schäumen. Wie konnte sie es wagen, ihm irgendwelche Hintergedanken zu unterstellen? Keiner der anderen Hauslehrer wäre mit einem solchen Verdacht konfrontiert worden, mal abgesehen von der absurden Idee, dass er versuchen könnte, Ausrüstung zu sabotieren, während sie sich nachweislich in seinen eigenen Händen befand. Er hatte Anstand. Warum zum Teufel war diese Vorstellung für jeden, der ihm in letzter Zeit über den Weg lief, so unvorstellbar? Er warf ein zusätzliches Geflecht von Zaubersprüchen über Hoots Quartier und hielt für den Rest der Nacht Wache in einer versteckten Nische. Es kam zwar niemand, aber Severus wusste es besser als anzunehmen, dass der Klatscher während Hoots Besuch in der Küche in der ursprünglichen Zeitlinie manipuliert worden war. Er hoffte nur, dass er nicht auf aktive Teilnahme zurückgreifen musste, um seine Mission zu erfüllen. Fliegen war nie eine seiner Stärken gewesen. Fliegen inmitten orkanartiger Winde mit glitschigem Regen, desillusioniert, aber immer noch dem ständigen Risiko ausgesetzt, entdeckt zu werden, während er versuchte, mit subtilen Zaubersprüchen einen verrückten Klatscher umzulenken. Das war die reinste Hölle. Als er am Ende nicht perfekt genug zielte und Potter mit einem gebrochenen Arm endete, war das einfach Pech. Und als Gilderoy Vollpfosten Lockhart den Preis noch erhöhte, indem er in Potters Arm vollständig die Knochen entfernte, während Severus unter der Tribüne kauerte, durchnässt, unter Schlafentzug leidend und völlig erschöpft, da war es nur logisch, dass Severus Lockhart ein klein wenig liebte, nicht wahr? Die Kammer des Schreckens war definitiv geöffnet worden. Was für eine erbärmliche Ausrede eines verdammten Lebens er doch hatte. Am Arsch. Ein weiterer Monat verging ereignislos. Weasley tötete Potter nur ein paar weitere Male. Aber Severus war alles andere als beruhigt. Was auch immer oder wer auch immer die Katze und den Jungen versteinert hatte, konnte jeden Moment wieder auftauchen. Wenn es Potter erwischte, konnte Severus kaum zurückgehen, um ihn zu retten, ohne zu wissen, gegen was er kämpfte. Und was sollte er tun, wenn außer Potter noch jemand gestorben wäre? Dumbledore mochte keine Skrupel haben, den Einsatz des Zeitumkehrers auf Potter allein zu beschränken. Severus war da weniger entschlossen. Er konnte kaum dem Drang widerstehen, Potter wie einen Schatten durch die Schule zu folgen und stürzte sich stattdessen in die Erforschung der Kammer. Der Versuch, das Tatsächliche vom Fantastischen zu trennen, erwies sich jedoch als ebenso fruchtlos wie die endlosen Lehrerkonferenzen, bei denen ihn jeder dazu drängte, die Slytherins mit wachsamen Augen zu beobachten. Als ob er das nicht schon täte, als ob er es sich nicht zur Gewohnheit gemacht hätte, jeden seiner Schüler in den ersten Schulwochen einer Befragung zu unterziehen, damit er für den Rest der Schulzeit wusste, wann sie etwas verbargen. Oh, die meisten von ihnen spielten mit Täuschungsmanövern und einige von ihnen entwickelten gar ausgezeichnete Fähigkeiten darin. Aber Severus achtete immer darauf, ihnen einen Schritt voraus zu sein. Das war nur gesunder Menschenverstand. Im Moment wussten sie nichts, genauso wenig wie Severus. Die Liste der Kreaturen und Zaubersprüche, die in der Lage waren, ein Lebewesen zu versteinern, wurde immer länger und länger, doch nichts davon wollte richtig ins Bild passen. Mit jedem Tag wurde die Anspannung in seinem Inneren größer. Und dann hatte Potter den Nerv, eine Explosion auszulösen, und das in Severus' Klassenraum, direkt vor seiner Nase. Als das Balg ihm direkt in die Augen schaute und seine Unschuld beteuerte, die er nie besessen hatte, und Severus ihm mit Schulverweis drohte, konnte er nicht umhin, sich zu fragen, ob ein Teil von Potter unbedingt sterben wollte. Als er wenig später seine Vorräte durchwühlt vorfand, wusste er es mit Sicherheit. Aber wie üblich hatte er keine konkreten Beweise. Snape war gerade dabei, Arbeiten zu korrigieren, als Severus sich in ihr Büro stahl. Er sah nur so lange auf, um einen finsteren Blick zuzuwerfen. Schon wieder? Und was für ein Missgeschick ist diesmal geschehen? Nein, lass mich raten. Ein Klavier fiel auf seinen Kopf. Nicht ganz, sagte Severus. Ich muss heute Nachmittag deinen Platz im Duellierclub einnehmen. Snape schrieb weiter. Nein. Nein? Du hast mich wohl falsch verstanden. Ich habe dich sehr gut verstanden. Und die Antwort bleibt nein. Darauf habe ich mich schon seit einer Woche gefreut. Ich werde nicht zulassen, dass du es mir verdirbst. Ich werde nicht wie ein stubenreiner Welpe in meinem Quartier sitzen, wenn ich den Schnitt der neuen Roben von Lockhart bewundern kann, mich in der Aura seines immerfort sprühenden Witzes suhlen möchte. Ganz ehrlich, Severus, ein ausgewachsener Narzisst. Ich dachte, wir hätten einen besseren Geschmack als das. Der Federkiel fiel auf den Tisch und verspritzte rote Tinte. »Wie kannst du es wagen?« sagte Snape und blickte ihn an. »Jedes Vergnügen, das ich zu erlangen gedenke, besteht einzig und allein in der Gelegenheit, ihm ein paar Tiefschläge zu verpassen. Und zwar vor einem...« Er unterbrach sich selbst. Die Nasenlöcher weiteten sich, während Severus lächelte. »Wie du verdammt gut weißt.« Severus hob eine Augenbraue. »Lass das!« zischte Snape. »Von fragwürdig attraktiven Narzissten abgesehen, braucht es einen spektakulär verdrehten Geist, um sich selbst zu beleidigen.« »Glashaus«, sagte Severus, »Steine. Aber um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Es ist nicht so, dass du dich nicht an die Freuden erinnern würdest, Lockhart in den Arsch getreten zu haben. Vielleicht würde ich es vorziehen, dieses eine Mal die besagte Freude unbefleckt zu erleben, ohne mich nur daran zu erinnern. Es reicht, mich daran zu erinnern, wie du hereingeplatzt bist und mich wie ein Hund an der Leine herumkommandiert hast. Vertrau mir, das willst du nicht.« Snape seufzte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Nicht schon wieder Weasley. Oh nein. Ich habe mir große Mühe gegeben, Potter gleich zu Beginn aus seiner Nähe zu entfernen. Ich habe ihn mit Draco gepaart. Und es war auch ein ausgezeichneter Plan gewesen, denn Draco besaß bei all seinem übermütigen Gerede einfach nicht das Rückgrat, um einer anderen Person ernsthaft Schaden zuzufügen. Vielleicht würde sich das ändern, wenn er älter wurde. Aber Severus zweifelte daran. Narzissas sanfte Hände hatten bei dem Jungen Spuren hinterlassen. »Du kannst nicht erwarten, dass ich glaube, dass Draco Malfoy Potter getötet hat«, sagte Snape. »Natürlich nicht!« Severus hob den Federkiel auf und streifte nachdenklich die makellos schwarzen Bartfedern über seine Handfläche. »Wie ist es dann passiert?« »Wenn ich es dir sagen würde, würdest du nur darauf bestehen, dass du über ausreichende Kenntnisse verfügst, um an meiner Stelle einzugreifen.« »Und ich hätte recht. Findest du es nicht ein wenig unfair, dass du der Einzige bist, der die Pläne ausführen darf, während ich mir den Inhalt des Denkariums einprägen und jeden einzelnen deiner verworrenen Schritte zurückverfolgen muss? Komm mir jetzt nicht mit Nein. Ich weiß, ich habe recht.« »Aber es wäre fair«, sagte Severus und knallte die Feder auf den Tisch, »dass ich warten muss, sinnend über diese letzte fantastische Erinnerung, auf die ich verzichten könnte?« Snape schaute recht betroffen drein. »So schlimm?« Severus zuckte die Achseln und drehte ihm den Rücken zu. »Absurd«, dachte er, als sich die Szene in seinem Kopf erneut abspulte. Das war es gewesen. Longbottoms blasses, schwach verschwitztes Gesicht, als er zitternd vor der Menge stand. Absurd. Sein armseliges Zielen, dass sein Zauber quer durch die große Halle schleuderte und ein Tischbein zerschmetterte. Absurd. Das Tischbein flog geradewegs zurück in die Menge und zielsicher auf Potter zu und durchbohrte ihn von hinten. Mehr als nur absurd. Lockharts schriller Aufschrei. Ich bringe das in Ordnung, ich bringe das in Ordnung!« Und der darauf folgende Zauber, der den umfunktionierten Pfahl explodieren ließ, und Potter gleich mit. Vermeidbar, das war es gewesen. Cyrus hätte es von Beginn an kommen sehen müssen. Hätte seinen Blick nicht kurz auf Potters großen Augen geruht, die schockiert und überrascht reinblickten, als sich eine rote Spur über seine Unterlippe zog. Es war das erste Mal, dass er dabei gewesen war, während Potter starb. Verdammt noch, es sollte ihn nicht so erschüttern. »Ich bleibe hier«, sagte Snape sachte, und für einen Moment fühlte sich Cyrus widersinnig entblößt, da er es nicht gewohnt war, so leicht gelesen zu werden. Lächerlich. Was für ein Mann fürchtete sich vor seinem eigenen Selbst. Er verdrängte entschlossen das Bild von Potters Gesicht, nickte Snape zustimmend zu und verließ sein Büro. »Wir brauchen ein paar Freiwillige«, sagte Lockhart. »Longbottom und Finch Fletchley, wie wäre es mit Ihnen?« »Eine schlechte Idee, Professor Lockhart«, sagte Cyrus. »Longbottom verursacht schon mit den einfachsten Zaubersprüchen Verwüstung. Wir schicken das, was übrig bleibt von«, seine Augen huschten kurz in Richtung Potter, »Finch Fletchley in einer Streichholz-Shuttle in den Krankenflügel. Wie wäre es mit Malfoy und Potter?« Jetzt konnte nichts mehr schiefgehen. Indem er Draco durch das Duell führte, behielt Cyrus die vollständige Kontrolle, den Gegenzauber zu jedem beliebigen Zauberspruch, den Draco anwandte, jederzeit auf den Lippen. Er hätte vielleicht sogar die Möglichkeit gehabt, Potter eine Lektion zu erteilen, in der Hoffnung, dessen Regelverstößen und rücksichtsloser Selbstgefährdung entgegenzuwirken. Was er jedoch nicht erwartet hatte, war, dass Potter anfangen würde, mit einer Schlange zu reden. »Ein Paselmund«, sagte Snape später, sobald er aus dem Denkarium wieder aufgetaucht war. »Du glaubst doch nicht«, Cyrus schüttelte den Kopf, nachdem er diese Idee bereits auf dem Weg ins Büro verworfen hatte. »Eines Tages wird der Bengel sterben, weil er vergessen hat, seine Schnürsenkel zu binden. Denkst du wirklich, so jemand sei in der Lage, Angriffe so perfekt zu steuern, dass nicht eine einzige Spur zurückbleibt?« »Nein«, sagte Snape, »aber es muss etwas zu bedeuten haben.« Cyrus konnte nur zustimmen, aber selbst zu zweit fiel ihnen nichts ein, was dieses Etwas sein könnte. Zu Weihnachten gab es noch mehr unzusammenhängende Puzzlestücke. Einen weiteren Angriff und einer Hermine Granger, die offensichtlich viel weniger über Zaubertränke wusste, als sie bisher angenommen hatte. Wozu brauchte Potter Vielsafttrank? Und warum hatte Dumbledore ihn damit davonkommen lassen? Cyrus vergeudete kostbare Stunden seines Lebens mit dem Versuch, mit dem Schulleiter zu debattieren und erhielt im Gegenzug nichts als Zweideutigkeiten und Ausflüchte, als ob es irgendeinen Zweifel daran geben könnte, dass Potter die treibende Kraft hinter Grangers gefährlichem Versuch gewesen war. Cyrus erinnerte sich noch gut an ihre ersten Monate in Hogwarts. Auch damals war sie eine unausstehliche Zicke gewesen. Aber zumindest war sie eine unausstehliche Zicke, der man vertrauen konnte, zwanghaft die Regeln zu befolgen. Die folgenden Monate verbrachte er wie in Trance, forschte und geriet in Sackgassen und ertrug einen grauenhaften Valentinstag, der nur unwesentlich dadurch verbessert wurde, dass es niemand schaffte, Potter mit einem schlecht gebrauten Liebestrank zu vergiften. Während sich die Stimmung beim Rest der Schule etwas aufhellte, als weitere Angriffe ausblieben, empfand Severus weniger Neigung zum Optimismus. Als es Anfang Mai wurde und sogar die Tode durch Weasley, ein Aspekt seines Lebens, an den er sich auf erschreckende Weise gewöhnt hatte, aufhörten, war er geradezu alarmiert. Sprichwörter waren nicht allein im Aberglauben begründet, aber im Moment war einfach alles verflucht ruhig. Vielleicht hätte er nicht aufatmen sollen, als sich herausstellte, dass das nächste Opfer Granger war. Er tat es trotzdem. Von Dumbledores anschließender Entlassung war er weitaus weniger begeistert. Abgesehen davon, dass mit Lockhart als Verteidigungslehrer kein angemessener Schutz für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stand, war das Letzte, womit er sich beschäftigen wollte, ein triumphierender Lucius Malfoy. Er hatte keinen Zweifel daran, dass Hagrid unschuldig war. Wie Potter besaß er nicht den Verstand. Und dann, an einem Dienstagmorgen, geschah das Unvorstellbare. Minerva meldete Potter und Weasley als vermisst. »Was meinen Sie mit vermisst? Es herrscht Ausgangssperre. Wir lassen die Korridore rund um die Uhr von den Lehrern patrouillieren.« »Ich kann es mir auch nicht erklären«, sagte Minerva. »Sie waren nicht im Gryffindor-Turm, als ich kam, um die Schüler zum Unterricht zu begleiten. Weder Ihre Klassenkameraden noch eines der Porträts haben Sie seit gestern Abend gesehen. Es ist, als hätten Sie sich in Luft aufgelöst.« Sie klang ruhig und gelassen wie immer, aber Cyrus erkannte die Wahrheit, an der angespannten Linie ihrer Schultern, an ihrem Kiefer. Ganz abgesehen davon, dass Minerva ihn überhaupt von sich aus aufgesucht hatte. »Ich gestehe, dass ich nicht mehr weiter weiß«, sagte sie. »Ich hatte gehofft, dass Sie vielleicht eine andere Idee haben, wie man sie finden könnte, bevor ich die Familien benachrichtige.« Cyrus nickte. »Das tue ich in der Tat«, sagte er und drehte sich bereits um und ging davon. »Sie brauchen mich nicht zu begleiten. Ich werde Bericht erstatten, sollte ich keinen Erfolg haben.« »Als ob ich untätig herumsitzen könnte, während zwei meiner Schüler vermisst werden«, sagte Minerva und hielt gleich mit ihm Schritt. »Ich gehe mit Ihnen.« Severus erwog, das Ganze zu erzwingen, während er die Tür zu seinem Büro aufschloss, bevor er sich entschied, dass es die Mühe nicht wert sei. Die Chancen standen gut, dass sie sich nicht daran erinnern würde. Er fand die Glasfiliole genau dort, wo er sie zurückgelassen hatte, in der untersten Schublade seines Schreibtischs, unter starken Schutzzaubern. Ihr Inhalt schimmerte in Licht in einem tiefen Purpurrot. Minerva keuchte. »Ist es das, wofür ich es halte?« »Höchstwahrscheinlich«, sagte Cyrus, griff nach einer silbernen Schale und zerdrückte 7 Vogelbeeren darin. Wo hatte er nochmal den gemahlenen Mondstein hingelegt? »Ich nehme nicht an, dass Sie mir erklären möchten, wie Sie an Mr. Potters Blut gekommen sind.« »Ah, da war er ja.« Cyrus streute eine feine Schicht in die Schüssel und entleerte das Fläschchen über der Mischung. »Nicht unbedingt.« »Oder warum Sie überhaupt das Bedürfnis haben, das Blut eines 12-jährigen Jungen aufzubewahren?« Cyrus zuckte abgelenkt die Achseln und führte seinen Zauberstab in einem gewundenen Muster durch die Mischung, bevor er damit seine Handfläche aufschlitzte. 1 Tropfen, 2 Tropfen, 3 Tropfen. Die Mischung zischte, um sie herum schienen die Mauern des Schlosses zu zittern. »Und ist das ein Blutzauber, den Sie da...« »Offensichtlich«, sagte Cyrus und blickte sie scharf an. »Versuchen Sie durchzuhalten, Minerva.« 4 Tropfen, 5 Tropfen... 6 Tropfen. Minerva starrte zurück. »Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es sich um...« »Dunkle Magie handelt? Ich versichere Ihnen, ich bin mir dessen wohl bewusst.« 7 Tropfen. »Dann wissen Sie auch, dass ich Ihnen das nicht erlauben kann. Wollen Sie, dass Potter gefunden wird oder nicht?« »Es muss einen anderen Weg geben.« »Es gibt keinen. Tun Sie mir also bitte einen Gefallen. Halten Sie den Mund oder verlassen Sie mein Büro. Denn zufälligerweise würde ich Potter auch gerne finden, und ich werde dieses Ziel mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen. Reperio!« Die Mischung sprudelte und schäumte, als Cyrus seine zerschnittene Hand in die Schüssel hielt und sie in die roten Wellen tauchte, zitterten die Wände nicht mehr, sie stöhnten regelrecht auf. Bücher raschelten in ihren Regalen, und für einen Moment fühlte Cyrus nur noch eine Woge des Ekels in seinem Magen, so sehr, dass es sich beinahe übergeben musste. Oh, wie er es hasste, Zauber dieser Art auszuführen. Die einzige Erleichterung bestand darin zu wissen, dass das Gefühl nur vorübergehend sein würde, dass die dunklen Ranken, die durch seine Adern krochen, sich schließlich in nichts auflösen würden. »Nun«, sagte Minerva, als er aufblickte, ihr Gesicht noch ein wenig blasser, »hat es funktioniert?« Cyrus nahm die Hand aus der Schale. Als er sie gereinigt und den Schnitt verschlossen hatte, konnte er den Sog bereits spüren. Minervas Behaglichkeit, ihn zu begleiten, erwies sich als ein Geschenk des Himmels. Cyrus hätte die scheinbar unendlichen Horden von Riesenspinnen wahrscheinlich auch alleine besiegen können, aber es war keine Theorie, die er gerne auf die Probe gestellt hätte. Sie fanden Weasleys und Potters Leichen inmitten dieses Gewühls und konnten sie gerade so in Sicherheit bringen. Vielleicht war es das Gefühl der Kameradschaft, Rücken an Rücken gekämpft zu haben, die ihn dazu veranlasste, eine Hand auf Minervas Schulter zu legen, als sie vor den ausgetrockneten Leichen auf die Knie sank und ihre Finger auf ihren Mund presste. Vielleicht hatte aber auch allmählich etwas von Potters Wahnsinn auf ihn abgefärbt. Welcher 12-Jährige spazierte freiwillig in die Höhle einer Akromantula? Der Junge war nachweislich verrückt. Und das war auch er, als er versuchte, eine Kollegin zu trösten, indem er auf eine bizarre Art das Handeln eines normalen Menschen nachahmte. Er zog seine Hand zurück und ließ Minerva trauern. »Und deshalb brauche ich deine Hilfe«, sagte Cyrus. Der Fort Anglia rumpelte beunruhigend, seine Scheinwerfer blinkten mehrmals schnell auf. Die Motorhaube hob sich und schlug wieder zu. »Ich verstehe nicht«, sagte Cyrus. Der Motor überdrehte, was dazu führte, dass der Wagen auf seinen schlammverkrusteten Rädern einmal hin und her schaukelte, bevor er zum Stillstand kam. Severus hätte schwören können, dass er ihn erwartungsvoll ansah. »Ich fürchte, ich verstehe immer noch nicht.« Was in aller Welt hatte er sich dabei gedacht? Welcher Mensch bei klarem Verstand sprach mit einem Auto? Das Zittern, das dann die Metallkarosserie durchlief, war wesentlich leichter zu interpretieren. Verärgerung. Bevor Cyrus einen ähnlichen Zustand der Verstimmung erreichen konnte, kurbelten die vorderen Fenster herunter und das Radio schaltete sich ein. Ein kurzes Zischen von Störgeräuschen später und eine kreischend hohe Stimme über einem noch kreischenderen Rhythmus erfüllte den... »Jetzt warte mal einen Moment«, sagte Cyrus. »Das ist nicht ganz fair. Ich habe dich nie ungerecht behandelt. Ich war derjenige, der dir das Leben geschenkt hat.« »Den verbotenen Wald.« »No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, there's no limit.« Cyrus blinzelte. »Warte. Bedeutet das Nein, du wirst es nicht tun? Oder es gibt keine Einschränkung für das, was du für mich tun wirst?« Noch mehr Rauschen. »Oh, I would do anything for love«, schmetterte eine Männerstimme. »I would do anything for love, but I won't do that.« »Ach, verdammt nochmal. Warum nicht?« »I see a line of cars and they're all painted black.« »Du bist deprimiert?« Das Auto schaukelte. »They ought to get you better leave while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. You wanna stay alive, better do what you can. So beat it, just beat it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no truth or dare. They kick you, then they beat you. They tell you it's fair, so beat it. But you wanna be bad, so beat it. Beat it! No one wants to be defeated!« Cyrus blickte erstarrt. Offensichtlich nahm dies das Auto als Ansporn zur Aufklärung. »Your cruel device, your blood like ice, your look could kill my pain, your thrill.« »Jetzt warte mal einen Moment«, sagte Cyrus. »Das ist nicht ganz fair. Ich habe dich nie ungerecht behandelt. Ich war derjenige, der dir das Leben geschenkt hat.« »I was drowned, I was washed up and left for dead. I fell down to my feet and saw they bled. Yeah, yeah, yeah, I frowned at the crumbs of a crust of bread. I was ground with a spike right through my head.« »Und es tut mir leid, dass dir das widerfahren ist«, sagte Cyrus und fühlte sich dabei mehr als nur ein wenig lächerlich. »Aber das waren Potter und Weasley, nicht ich. Ich bin dein Freund und ich...« Die Lautstärke des Radiums nahm zu. »You got a lot of nerve to say you are my friend. When I was down, you just stood there grinning.« Für eine völlig absurde Sekunde fragte sich Severus tatsächlich, ob das Auto Zeuge seiner Vorfreude auf den Rauswurf von Weasley und Potter gewesen sein könnte. Aber das war reiner Wahnsinn. Das Auto hatte erneut den Sender gewechselt. »First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made you leave your key. If I had known for just one second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore.« »Das ist absurd«, sagte Severus. »Ich will nur, dass du...« »You can't always get what you want«, sang eine Stimme, deren Geschlecht Cyrus nicht mal ansatzweise bestimmen konnte. »You can't always get what you want. You can't Always get. Außerdem, sprach er über den lauten Gesang hinweg, sendest du widersprüchliche Botschaften aus. Entweder bist du deprimiert oder du hast gelernt, damit umzugehen. Beides schließt sich meiner Erfahrung nach eher aus. Das Lied wurde unterbrochen. Die Züge des Autos schienen zu entgleiten. Wenn das bei einem Auto überhaupt möglich war. Here comes the rain again, erklang es traurig. Falling on my head like a memory. Falling on my head like a new emotion. Himmel noch, das Ding wechselte die Gemütsverfassung schneller als ein einjähriges Kind. Was tatsächlich einen gewissen Sinn ergab, wenn man bedachte, dass es noch nicht einmal ein Jahr mit seiner neu gewonnenen Empfindungsfähigkeit umgehen musste. Cyrus sprach nicht einfach mit einem Auto. Oh nein, er sprach mit einem Kinderwagen. Es tut mir sehr leid, dass du verletzt wurdest, sagte er und versuchte sein Bestes, um besänftigend zu wirken. Seltsamerweise schien es viel einfacher zu sein, als wenn er gezwungen war, mit verstörten Schülern zu sprechen. Es hätte nicht passieren dürfen. Und glaub mir, ich kann jede Abneigung, die du gegen Idioten empfindest, die dich in den Baum geflogen haben, vollkommen verstehen. A good heart these days is hard to find. True love, the lasting kind. Ja, das ist wohl wahr. What is love? Klagte das Auto, der Motor im Takt aufheulend. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ich will dir nicht wehtun, sagte Severus. Vorsichtig streckte er eine Hand aus, aber bevor er sie auf die Motorhaube legen konnte, schoss eine Schallwelle auf ihn zu, die fast sein Trommelfell zum Platzen brachte. Can't touch this, can't touch this, can't touch this. Das war ein extrem neurotischer Kinderwagen. Der Apfel war offensichtlich nicht sehr weit vom Baum gefallen. Entschuldige, sagte Severus und schüttelte dann den Kopf. Nun gut, wenn du also absolut gegen diese Idee bist, werde ich die Sache selbst in die Hand nehmen müssen. Er massierte sich an der Schläfe, aber das verdrängte nicht die Kopfschmerzen, die sich seit Tagen zusammengebraut hatten. So wie ich es das ganze verdammte Jahr getan habe, murmelte er. Ich hab diese ganze Scheiße so satt. Er hatte sich gerade umgedreht, als das Auto das Radio wieder einschaltete, diesmal eine traurige Melodie, wobei die Lautstärke erst zögerlich angehoben würde. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that have hurt you. Severus erstarrte. Dann drehte er sich noch einmal um. Wenn du mir wirklich etwas Leid ersparen willst, sagte er, dann hilf mir. Die Spinnen stellen keinerlei Gefahr für dich dar, das ist dir doch bewusst. Schweigen. Wenn du niedergeschlagen bist, muss es etwas geben, das auch du möchtest. Etwas, damit du dich besser fühlst. Etwas, das ich tun kann, um dich dafür zu belohnen. You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Du willst von hier weg? I want to break free, bestätigte das Auto. I want to break free. Ich kann dir das ermöglichen. Wo genau willst du hin? Das Auto rumorte, mehrere Augenblicke lang, als ob es tief in Gedanken versunken wäre. Dann flog die Vordertüre der Beifahrerseite auf und eine Karte fiel zu Severus' Füßen auf den Boden. Er hob sie auf und starrte auf die aufgeschlagene Seite. In die arktische Tundra? Sagte er völlig verwirrt. Feels like heaven, schwärmte das Auto. Eigentlich, so Severus, klingt die arktische Tundra bei näherer Betrachtung doch recht schön. Just wrap your legs round these velvet rims and strap your hands cross my engines. Gather we could break this trap, we'll run till we drop. Baby, we'll never go back. Das würde ich gerne, seufzte Severus, aber ich kann nicht. Wer weiß, welche neuen und fantasievollen Wege des Sterbens Potter in meiner Anwesenheit entdecken wird. Die Welt, wie wir sie kennen, könnte zusammenbrechen, wenn ich nicht da bin, um ihn zu retten. Das Auto schien einen Moment lang darüber nachzudenken. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? And who's gonna pluck the ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. But bye, who's gonna drive you home tonight? Sarah schluckte. Ich brauche niemanden, der mich nach Hause fährt. Das habe ich nie und das werde ich auch nie, sagte er. Aber aus irgendeinem Grund schienen sich seine Eingeweide bei der melancholischen Melodie verknotet zu haben und die Worte trugen wenig dazu bei, den Knoten wieder zu lösen. Ich komme ganz gut alleine zurecht, sagte er. Abgesehen davon, heißt das, dass du mir helfen wirst? Du wirst dorthin fahren und diese Idioten vor den Spinnen retten, wenn ich verspreche, dich in die arktische Tundra zu schicken? You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. And you know you're the one who can put out the fire. You know darn well, when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone can turn to clay. Cyrus lachte kurz auf. Ausgezeichnet. In diesem Fall werde ich dich morgen früh wieder hier treffen. Bist du sicher, dass du verstanden hast, was du zu tun hast? Der Wagen wippte erneut, diesmal energisch. Never gonna give you up, sang es fröhlich. Never gonna let you down. Never gonna round around and desert you. Cyrus verneigte sich und sah zu, wie das Auto in den Wald fuhr. Verwirrt schüttelte er den Kopf, als es ein neues Lied anstimmte. I was born in a crossfire hurricane. And I hope that my mom in the driving rain. But it's all right now. In fact, it's a guess. But it's all right. I'm a jumping jack flash. It's a guess, guess, guess. Snape würde ihm das alles niemals glauben. Geht es Ihnen gut, mein lieber Junge? Cyrus, der Dumbledore mit wachsender Fassungslosigkeit und Unverständnis angestarrt hatte, löste sich aus seiner Benommenheit. Ein Basilisk, sagte er und schimpfte sich selbst einen absoluten Dummkopf. Natürlich war das Monster ein Basilisk gewesen. Wie konnte er diese Möglichkeit nicht einmal in Betracht gezogen haben? Er hatte sich so sehr auf die Versteinerung konzentriert, dass er all die eindeutigen Zeichen übersehen hatte. Ganz wie irgendein Idiot im ersten Jahr, der nicht zwischen Antimon und Eisenhut unterscheiden konnte. Ja, sagte Dumbledore mit einem Lächeln. Und was für ein Vertreter seiner Art. Mindestens 7,5, wenn nicht gar 9 Meter lang. Ich war erstaunt, dass Hogwarts eine solche Kreatur fast ein Jahrtausend lang beherbergt hat, ohne dass sie entdeckt wurde. Aber offensichtlich muss Slytherin sie in einen Schlaf versetzt haben, den nur ein Paselmund beenden konnte. Ein bemerkenswertes Stück Magie. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte Cyrus durchaus zustimmen können und ihr Gespräch hätte sich den theoretischen Überlegungen zugewandt, einen Zauber mit einer solch seltenen Gabe zu verbinden. Im Moment war er jedoch etwas zu sehr auf andere Details fixiert. Ein 9 Meter langer Basilisk, wiederholte er tonlos, erwacht durch eine Gedächtnisprägung des dunklen Lords, und Potter kämpfte gegen beide. Und gewann. Mit ein wenig Hilfe vom lieben Fox hier, sagte Dumbledore und strahlte zu dem Phönix hinauf. Dieser hob den Kopf und pfiff einen hohen Ton, dann pflegte er sein schimmerndes Gefieder wieder mit dem Schnabel. Dass ein 12-jähriger Junge solch überragende Tapferkeit und Loyalität zeigen kann, während er um sein Leben fürchtet, das versetzt mich immer wieder in Erstaunen. Harry ist wirklich einzigartig. Tapferkeit, sagte Cyrus. Die Bilder von Potters Leiche flackerten in rascher Folge vor seinem geistigen Auge vorbei. Selbst in seinen eigenen Ohren ertönte seine Stimme seltsam. zu ruhig und zu weit entfernt. Seine Gesichtszüge fühlten sich wie eingefroren an. Dumbledores Lächeln schlug in Stirnrunzeln um. »Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Sie klingen nicht wie Sie selbst. Vielleicht einen Schluck Tee, um den Schock zu lindern?« »Es geht mir gut«, sagte Severus und erhob sich hölzern von seinem Stuhl. »Wenn Sie mich entschuldigen, ich habe Korrekturen, um die ich mich kümmern muss.« »Natürlich, mein Junge. Ich wollte mich auch wieder daran machen, den Papierkram von St. Mungos für Professor Lockhart zu erledigen.« Dumbledore schüttelte den Kopf. »Ein trauriges, wenn auch recht passendes Ende. Aber besser er als die beiden Schüler. Welch ein Glück, dass Mr. Weasleys Zauberstab eine Fehlfunktion hatte.« Ein Muskel in der Nähe von Severus' Auge zuckte heftig. »Ja, was für ein Glück.« »Nehmen Sie sich wenigstens ein Zitronenbonbon mit nach draußen«, sagte Dumbledore, stand auf und drückte Severus eine der klebrigen Süßigkeiten in die Hand. »Der Zucker wird Ihnen gut tun.« Natürlich verwandelte Severus das verdammte Ding in eine Rauchwolke, sobald er zur Türe hinausging. In dieser Nacht machte er keine Korrekturen mehr. Stattdessen betrank er sich hemmungslos.